und die Ernsthaftigkeit deines Blicks, wenn du eine Melodie ersuchst, die deine zu werden, und die Art, wie der letzte Ton, den du anschlägst, als ein sanfter, hoher, bebender ausläuft wie eine Signatur, und das Kräuseln deiner Lippen, unbemerkt wie unfiltriertes Wurzelwerk, zeugt es von Leid und Biegsamkeit der Jahre. Und das Echo deiner Finger vibriert guttural im Klangkörper, dem hölzernen wie dem blutdurchströmten. Und das Dunkel fließt aus deinen Fingern, das Fragile bebt wie ein Zwerchfell, die Verzweiflung weint im Hohlkörper und das eherne Metronom pocht.